So. Richtung auf ein Bad. Mein Hut, ja, pass mal, nimm ihn. Ich glaub, ich haue ihn mal ab. Der Zuber hat gesehen. Ich geb der Summe durch den Rhein. Ich hab eine Melodie im Kopf. Ich hab mir Zeit genug. Ich hab die Schuhe voll Batsch. Ich glaub, ich haue immer noch. Oh. Dankeschön. Machen wir kurz die Trinkpause.